Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 907 an Goethe, Lauchstädt, den 6. Juli 1803. Ich kann die Jagemann nicht abreisen lassen, ohne ihnen ein kleines Lebenszeichen zu geben. Es gefällt mir hier bis jetzt sehr wohl. Der Ort und die Gelegenheiten für die Gesellschaft haben einen freundlichen Eindruck auf mich gemacht, und wenn man sich einmal frisch resolviert, gar nichts zu tun, so lässt sich's unter dem Treiben einer Menge, die auch nichts zu tun hat, ganz leidlich müßig gehen. Länger freilich als 8 oder 12 Tage möchte ich einen solchen Zustand nicht aushalten. Das Theatergebäude hat mich in dieser kurzen Zeit seine Vorzüge und auch seine Mängel erfahren lassen. Was die Letztern betrifft, so finde ich, dass die Stimmen an Deutlichkeit verlieren. Besonders aber ist das Dach wegen seiner Form und dünnen Bauart der Witterung zu sehr ausgesetzt. In der Braut von Messina fiel ein Gewitter mit viel Regen ein, welcher so heftig schallend auf die Dachung schlug, dass man ganze Viertelstunden lang auch keine einzige zusammenhängende Rede verstehen konnte, wie sehr die Schauspieler auch ihre Stimmen anstrengten. Und den Tag darauf, wo ich das leere Schauspielhaus besichtigte, sah man die hässlichen Spuren des hereingedrungenen Regens an der schön gemalten Decke. Die natürliche Tochter hat vielen Beifall gefunden, besonders die letzte Hälfte, wie dies auch in Weimar der Fall war. Einige Bemerkungen, die ich bei dieser Gelegenheit gemacht, will ich Ihnen mündlich mitteilen. Die Jagemann hat sich, ungeachtet sie heiser war und gar nicht glaubte, spielen zu können, sehr gut gehalten, und dann hat Becker auch recht gut gesprochen, und auch Heide hat Beifall gefunden. Es führt zu nützlichen Betrachtungen, zuweilen ein anderes Publikum zu sehen, und hier ist noch dazu ein doppeltes, weil der Sonntag ganz andere Menschen in der Komödie versammelt. Ich werde vielleicht die Mara, die ich zu Weimar versäumen mußte, hier oder in Halle noch hören. Auf den Fall, daß sie hierher kommt, habe ich mich auf Ansuchen der Badegesellschaft bei den Wöchnern verbürgt, daß es ihnen nicht zuwider sein werde, zu diesem Konzert das Schauspielhaus zu nehmen. Ich muß dem Genast das Zeugnis geben, daß er recht wachsam und eifrig fürs Ganze sorgt und auf den Nutzen der Kassa sowie auf die Ehre der Gesellschaft bedacht ist. An Schmalz, der zur natürlichen Tochter hier war, habe ich eine sehr schätzbare Bekanntschaft gemacht, und dieser einzige Abend hat uns einander gleich recht nahe gebracht. Es ist eine Freude, mit einem so klaren, jovialen und rüstigen Geschäftsmann zu leben, der weder pedant noch affektiert ist. Auch Niemeyers waren an jenem Abend hier, und ich habe ihnen versprechen müssen, diese Woche nach Halle zu kommen. Leider werde ich Wolfen dort nicht finden, da er ins Pyrmonter Bad gereist ist. Der Herzog von Württemberg hat sich hier sehr angenehm betragen und alles in gute Laune gesetzt. Die ersten Zeiten meines Hierseins sind durch ihn sehr belebt und erheitert worden. Sonst ist die Gesellschaft hier ziemlich behaglich, zutraulich und fröhlich, nur muß man es mit der Ausbeute des Gesprächs nicht genau nehmen. Mit einigen jungen Männern, besonders aus Berlin, habe ich indessen doch verschiedene nicht uninteressante Unterhaltung gehabt. Leben Sie wohl und lassen Sie den alten Götz nur recht vorwärts schreiten. Meiern, viele Grüße, SCH.